Dies sind die Worte von Nehemia. Er war der Sohn von Hakalja. Ich war in der Stadt Susa. Es war im Monat Kislev, im 20. Jahr. Zweiter Hanani kam zu mir. Er war mein Bruder. Er kam mit Männern aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden. Sie waren aus der Gefangenschaft zurück. Ich fragte auch nach Jerusalem. Dritter, sie sagten mir, den Juden geht es sehr schlecht. Sie schämen sich. Die Mauern von Jerusalem sind kaputt. Die Tore sind verbrannt. Vierter, ich hörte diese Nachricht. Ich setzte mich hin und weinte. Ich war viele Tage traurig. Ich aß nichts. Ich betete immer zu Gott im Himmel. Fünfter, ich sagte, O, Herr, du Gott im Himmel. Du bist ein großer und starker Gott. Du hältst deine Versprechen. Du bist gut zu denen, die dich lieben. Sie halten deine Regeln. Sechster, bitte höre mein Gebet. Bitte sieh mich an. Ich bete Tag und Nacht für dein Volk Israel. Ich sage dir unsere Fehler. Wir haben Fehler gemacht gegen dich. Auch ich und meine Familie haben Fehler gemacht. Siebter, wir haben sehr schlecht gehandelt. Wir haben deine Regeln nicht befolgt. Du hast Mose diese Regeln gegeben. Achter, bitte denk an dein Wort. Du hast es Mose gesagt. Du sagtest, wenn ihr Fehler macht, schicke ich euch weg. Ich schicke euch zu anderen Völkern. Neunter, aber wenn ihr zu mir zurückkommt. Und wenn ihr meine Regeln befolgt. Auch wenn eure Leute weit weg sind. Ich werde sie zurückholen. Ich bringe sie an den Ort, den ich ausgesucht habe. Dort soll mein Name sein. Zehnter, sie sind dein Volk. Du hast sie gerettet. Du hast das mit deiner großen Kraft getan. Du hast das mit deiner starken Hand getan. Elfter, o Herr, bitte höre mein Gebet. Höre auch das Gebet deines Volkes. Sie freuen sich, dich zu ehren. Bitte hilf mir heute. Lass diesen Mann gut zu mir sein. Ich war der Mundschenk des Königs.